Ja, und zwar, also ich habe den ganzen Vortrag praktisch vorformuliert, aber also wenn ihr zum Beispiel Fragen habt, dann könnt ihr mich einfach unterbrechen, also irgendwas sagen oder so und Fragen stellen oder halt am Ende dann könnten wir darüber diskutieren. Also jedenfalls hat so keinen sozusagen, also freier Vortrag. Also ich sehe euch auch dann nicht zum Beispiel. In den 1950er Jahren spielen die Klassenkämpfe kaum eine Rolle im öffentlichen Bewusstsein. Die Bevölkerung ist mit dem Neuaufbau der europäischen Wirtschaft beschäftigt und allgemein sieht man einer Zukunft der Prosperität entgegen, in der auch die Arbeiterklasse zunehmend am Reichtum partizipiert. Der damalige Konsumkapitalismus verspricht Wohlstand für alle, versinnbildlicht in Autos und dergleichen. Das Proletariat, einst eine von den Herren gefürchtete Macht, wird von diversen Soziologen für verschwunden erklärt. Der Kommunismus, jene Bewegung, die den bestehenden Zustand aufhebt, ist als solche Bewegung tatsächlich unsichtbar. 1958 heißt es in der ersten Zeitschrift der Situationistischen Internationalen, man ist bis zu einem Punkt politischer Abwesenheit der Bourgeoisie und des Proletariats heruntergekommen, bei dem dann Putsche über die Macht entscheiden. Aber die Situationisten glauben nicht an das Verschwinden des Proletariats. Seine altbekannte Gestalt, die kommunistischen Parteien und Gewerkschaften, war zwar nicht mehr klassenkämpferisch, aber die Situation hatte sich sogar zugespitzt. Während und seit dem Zweiten Weltkrieg gab es einen beispiellosen Proletarisierungsschub in Europa und die Lage der Proletarisierten hatte sich nicht wesentlich verändert. Proletariat heißt nichts als den Zwang, seine Arbeitskraft als Ware zu verkaufen. Damit ist die grundlegende Entfremdung und Verelendung der gesellschaftlichen Individuen in ihrer Reproduktion von Kapital und Lohnarbeit bedeutet. Keine quantitative Verbesserung dieses Elends, keine Illusion hierarchischer Integration kann die proletarische fundamentale Unzufriedenheit beseitigen. Keine Wiedergutmachung eines besonderen Unrechts, denn das Unrecht schlechthin bleibt bestehen, solange ein Proletariat existiert. Dasjenige, an den Rand des Lebens gedrängt zu sein. Die Situationisten sind damals so ziemlich die einzigen, die sich dieser Problematik bewusst annehmen. Als enfant perdu, kann ich vielleicht später noch was zu diesem Begriff sagen, schicken sie sich an, die Bewegung des Kommunismus zu beerben, und deren alte Frage entsprechend der modernen Gestalt des Proletariats neu zu formulieren. Die Frage nach dem Eigentum an den gesellschaftlichen Produktionsmitteln. Welche Gestalt hat das Proletariat aber angenommen? Wie lässt sich seine aktuelle Situation beschreiben und wie kann man diese hochgehen lassen? Wie könnte also eine Resurrektion des Kommunismus in dieser veränderten Situation aussehen? Das herauszufinden, konzentrieren sich die Situationisten vor allem auf die Kritik des kapitalistischen Urbanismus, konzipieren eine Psychogeografie als Kartografie des proletarischen Bewusstseins. Sie entwickeln den Deriv oder das Umherschweifen, auf Deutsch übersetzt häufig, als Experimentiermethode der Psychogeografie. Er lässt sich definieren als eine Technik des hochfrequenten Passierens verschiedenartiger Stimmungsfelder einer Stadt zur Erkundung psychogeografischer Einflüsse und zur Affirmation eines konstruktiv-spielerischen Verhaltens. Der Zweck des Umherschweifens ist die Erweckung von mehr oder weniger deutlich erkannten Begierden, die als Ausgangspunkte genommen werden für ein zeitlich begrenztes, diesen Begierden günstiges Tätigkeitsfeld. Klassischerweise wird ein Deriv von einer kleinen Gruppe von 2 bis 3 Personen praktiziert, die für einen gewissen Zeitraum auf die gewöhnlichen rationalen Motive ihres Handelns verzichten, um sich ganz den Verlockungen des Terrain hinzugeben. Wichtig ist dabei die Technik des freien Assoziierens, bei der man möglichst ungehemmt seine Erfahrungen zur Sprache bringt. Somit geht es also um eine Art spontane Psychoanalyse, im Sinne einer Erforschung des noch unbewussten proletarischen Bewusstseins. Die Teilnehmer dieses Abenteuers sollen möglichst genau Wünsche nach Umgebungen finden, unmittelbar um diese Umgebungskonstruktionen spielerisch vorwegzunehmen und zu diskutieren, letztendlich um sie im Zuge einer ausstehenden proletarischen Aneignungsbewegung zu verwirklichen. Zu einer solchen Aneignungsbewegung kommt es dann auch später im französischen Mai 1968. Der öffentliche Raum, also der staatliche Raum und ein großer Teil des privaten Klasseneigentums an den Produktionsmitteln wird von den Proletariern für eine kurze Zeit angeeignet. Ein strategischer Gebrauch der situationistischen Experimente und der situationistischen Theorie wird unmittelbar möglich. Die Bewegung für die Aufrechterhaltung der Besetzung ist zuletzt jedoch in der Minderheit und kann sich gegen die abwiegelnden stalinistischen Gewerkschaften nicht durchsetzen. Die leere Kontinuität der mystischen Zeit, wie Walter Benjamin die Reduktion des geschichtlich Erlebten auf die ewige Wiederkehr und Konsumption neuer Warenbilder bezeichnet, ward nur für eine kurze Zeit stillgestellt. Zu der Bildung von Arbeiterräten, die gesamte gesellschaftliche Produktion selbst hätten regeln können, kommt es nicht mehr. Aber die Forderung lag in der Luft. Die Situationisten hatten sie am energischsten verbreitet. In diesem Sinne, das ist jetzt so ein bisschen ein Sprung, in diesem Sinne steht der Deriv im konträren Gegensatz zu den klassischen Begriffen der Reise und des Spaziergangs, bei denen es hauptsächlich darauf ankommt, sich eine Gegend anzuschauen, aber ohne die Intention, diese zu verändern. Den Umherschweifenden kommt es dem entgegen darauf an, die durch das Terrain erweckten Begierden auch zu verwirklichen. Der herrschende Urbanismus steht diesem Bedürfnis konträr entgegen. Die industrielle Warenproduktion soll möglichst reibungslos funktionieren, ohne Zwischenfälle. So werden Städte immer mehr zu diesem Zweck umgebaut und einem konstruktiv-spielerischen Verhalten tendenziell ungünstig. Die Umherschweifenden sind dementsprechend leidenschaftliche Kritiker der durchstreiften Gegenden. Der Deriv ist wesentlich negativ, wie auch überhaupt die situationistische Aktivität, und konzentriert sich zunächst auf die Seite der Forschung und Kritik. Die Probleme des Deriv sind die der Freizeit, schreibt Guy Debord einmal, oder die des Proletariats. Die zu experimentieren und theoretisieren und zu lösen, die Situationisten vorhaben. Zu diesem Zweck praktizieren sie das Umherschweifen. Der Zufall spielt übrigens bei diesen Unternehmungen eine weit weniger bedeutende Rolle, als man glauben mag. Guy Debord erzählt in Theorie des Deriv das Beispiel eines surrealistischen Spaziergangs, bei dem es darum ging, in einer zufälligen Stadt, also zufällig per Los bestimmten Stadt, einfach ohne Ziel drauf loszulaufen. Dieses Vorgehen reflektiert zum Beispiel nicht die Existenz bestimmter psychogeografischer Anziehungsstrudel, wie es die Situationisten nennen, und wird die Spaziergänger entsprechend sozusagen zufällig, scheinbar zufällig, genau zu diesen magnetischen Punkten hinführen. Es kann also kein Weg sein, eine ungewöhnliche Situation herbeizuführen. Der Psychogeografie kommt es letztendlich darauf an, den Einfluss des Zufalls möglichst weit zu kontrollieren. Umso weniger die Psychogeografie einer bestimmten Gegend aber entwickelt ist, desto mehr sind die Umherschweifenden auch vom Zufall abhängig, also darauf angewiesen. Umso mehr man sich jedoch allein auf den Zufall verlässt, desto weniger zufällig werden auch die Ergebnisse ausfallen. Die Gefahren des Deriv liegen auf der Hand. Ivan Tscheklow, der Erfinder der Psychogeografie, landet selbst in einer psychiatrischen Anstalt. 5 Jahre später schreibt er aus der Ferne, also gibt es so einen Text auch in der situationistischen Zeitschrift, Brief aus der Ferne, also mit so Zitaten aus Briefen von Ivan Tscheklow aus der Psychiatrie. Das Umherschweifen, also jetzt Zitat, das Umherschweifen im Strom der Handlungen mit seinen Gesten, seinem Spazierengehen, seinen Begegnungen, war für die Totalität genau das, was die Psychoanalyse, die gute, für die Sprache ist. Jawohl, das Umherschweifen ist eine Technik und beinahe eine Therapeutik. Genauso wie aber eine Analyse allein fast immer unverträglich ist, so stellt das ständige Umherschweifen eine Gefahr dar, insoweit das zu weit ohne Schutz vorgeschrittene Individuum dem Bersten der Auflösung, Zersetzung und Spaltung ausgesetzt wird. In diesem Sinne denunziere ich heute die Propaganda des Formulars für ein ununterbrochenes Umherschweifen, also das Formular für den für eine Kritik der urbanen Geografie oder so ähnlich heißt das, von Ivan Tscheklow, ist praktisch der erste Text über die Psychogeografie und das Umherschweifen, den er hier selbst kritisiert. Sicher, ununterbrochen innerhalb einer bestimmten, also in diesem Sinne denunziere ich heute die Propaganda des Formulars für ein ununterbrochenes Umherschweifen. Sicher, ununterbrochen innerhalb einer bestimmten Zeit. Nur am Sonntag für die einen, eine ganze Woche im Durchschnitt, einen Monat, das ist viel. 1953 bis 1954 haben wir es 3 oder 4 Monate lang praktiziert. Das ist die äußerste Grenze, der kritische Punkt. Ein Wunder, dass wir nicht daran gestorben sind. Wir hatten eine eisern schlechte Gesundheit. Als Umherschweifender kann man sich, also Zitat Ende, als Umherschweifender kann man sich so weit vom konventionellen Alltagsleben entfernen, dass man schwerlich wieder in dieses zurückfindet. Es gibt leider nicht viele Protokolle der klassischen situationistischen Derives. Zwei davon, Moment. Oh, das will ich eigentlich zeigen. Zwei davon sind in der Zeitschrift Potlatch abgedruckt worden, die auch auf Deutsch im Tiamat Verlag erschienen ist. Also das ist dieses Buch. Das kann ich nachher auf den Büchertisch legen. Ist aber nicht verkäuflich. Aber jedenfalls ist das praktisch, also die Zeitschrift, die halt diese Gruppe so ziemlich regelmäßig halt damals herausgegeben hat. Wo sozusagen halt, ja genau, wie ich auch hier sage, schreibe. Moment. Achso. Moment. Darin sind die im Wesentlichen die Ergebnisse der frühen situationistischen Tätigkeit dokumentiert. Zum Beispiel auch die Theorie des Deriv von Guy Debord. Eine exemplarische psychogeografische Reflexion aus Potlatch, also dieser Zeitschrift, ist zum Beispiel folgender Kommentar von Michel Bernstein zur Bedeutung des Taxis für das Umherschweifen. Also, ich lese den vor, solche praktisch kurzen Kommentare, also sind halt mannigfaltig, also mannigfach drin enthalten. Ein Artikel von Christian Herbert verlangt eine radikale Lösung der Pariser Parkprobleme. Das Verbot aller Privatautos in der Stadt und ihre Ersetzung durch eine große Anzahl billiger Taxis. Wir können diesem Projekt nicht genug Beifall schenken. Jeder weiß um die Bedeutung, die dem Taxi in der von uns umherschweifen, also die Rief genannten Zerstreuung, zukommt, von welcher wir die probatesten erzieherischen Ergebnisse erwarten. Nur das Taxi gewährt eine völlige Freiheit bei der Wahl des Weges. In einem gegebenen Zeitraum legt es unterschiedliche Entfernungen zurück und ist so bei der automatischen Befremdung behilflich. Das Taxi ist austauschbar und bindet den Reisenden nicht. Es kann überall verlassen und aufs Geratewohl genommen werden. Der ziellose und willkürlich während der Fahrt vorgenommene Ortswechsel ist nur dem seinem Wesen nach zufälligen Weg des Taxis verträglich. seinem Wesen nach zufälligen Weg des Taxis verträglich. Die Annahme von Monsieur Hébert vorgeschlagenen Maßnahmen würde somit den überaus großen Vorteil bieten, es breiten Schichten der Bevölkerung zu erlauben, sich der vorgeschriebenen Wege des Metrobus zu entledigen, um auf ein bislang recht unerschwingliches Mittel zum Umherschweifen zuzugreifen. Ja. Ja. Insgesamt ist die Theorie des Deriv und der Psychobiografie nicht sehr ausgefeilt. Sie blieb vorläufig und ist in vielen verschiedenen Dokumenten verstreut, wie bereits erwähnt, hauptsächlich in diesem Buch, in dieser Zeitschrift. Trotzdem der Deriv von den Situationisten immer wieder erwähnt wird, wurde er theoretisch seit der Potlatch-Zeit kaum weiterentwickelt. Wahrscheinlich sind die frühen situationistischen Derivs auch praktisch nicht übertroffen worden. Sie maßten sich damals die wohlüberlegte Übergriffigkeit an, eine ganze Stadt zu erobern und ihren Begierden entsprechend neu zu erfinden. Eine Wiederaufnahme und Weiterentwicklung dieser Techniken wäre heute wünschenswert. Das ist kein Scherz. Also. Ich scherz nicht. Die Geschichte, die diese dämmernde Welt bedroht, ist auch die Kraft, die der erlebten Zeit. Moment. Die Geschichte, die diese dämmernde Welt bedroht, ist auch die Kraft, die der erlebten Zeit den Raum zu unterwerfen vermag. Die proletarische Revolution ist diese Kritik der menschlichen Geografie, wodurch die Individuen die Landschaften und die Ereignisse konstruieren müssen, die der Aneignung nicht nur mehr ihrer Arbeit, sondern auch der gesamten Geschichte entsprechen. Also das ist jetzt ein Zitat aus dem Buch Die Gesellschaft des Spektakels. Moment, das zeige ich auch mal kurz. Aus diesem Buch Die Gesellschaft des Spektakels von Guy Debord, was jetzt wahrscheinlich so auf die Schnelle ein bisschen schwer. Also ich lasse es einfach erstmal so stehen. Ich lese es einfach nochmal. Die Geschichte, die diese dämmernde Welt bedroht, ist auch die Kraft, die der erlebten Zeit den Raum zu unterwerfen vermag. Die proletarische Revolution ist diese Kritik der menschlichen Geografie, wodurch die Individuen die Landschaften und die Ereignisse konstruieren müssen, die der Aneignung nicht mehr nur ihrer Arbeit, sondern auch ihrer gesamten Geschichte entsprechen. Die größte revolutionäre Idee über den Urbanismus ist selbst weder urbanistisch noch technologisch oder ästhetisch, sondern die Entscheidung, den Raum nach den Bedürfnissen der Macht der Arbeiterräte, der antistaatlichen Diktatur des Proletariats, des vollstreckbaren Dialogs vollständig wieder aufzubauen. Und die Macht der Räte, die nur dann effektiv sein kann, wenn sie die Totalität der bestehenden Bedingungen verändert, wird sich, wenn sie anerkannt werden will und sich selbst in ihrer Welt wieder anerkennen will, keine geringere Aufgabe stellen können. Ja, das war's. Praktisch. Thank you.